Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Herzlich willkommen mal wieder zu Omega Tau. Heute mit dem zweiten Teil unserer Mini-Serie zum Thema Biochemie, Molekularbiologie, Zellen und Zellforschung. In Episode 69 habe ich gesprochen mit Tanja Maritzen zum Thema tierische und menschliche Zellen. Und das ist so ein umfangreiches und interessantes Thema, dass wir gesagt haben, wir würden eigentlich gerne nochmal ein zweites Gespräch machen zu den Fragen, wie man diese ganzen Zusammenhänge eigentlich erforschen kann. Dieses zweite Gespräch hört ihr jetzt. Man kann die beiden Episoden auch unabhängig voneinander hören. Wenn ihr Episode 69 aber noch nicht gehört habt, würde ich euch empfehlen, das vielleicht zuerst zu machen und dann diese Episode zu hören. Wir haben also zum zweiten Mal Tanja Maritzen zu Gast. Das ist auch der Grund, warum sie sich nicht wie eigentlich sonst immer am Anfang vorstellt. Ganz kurz vielleicht nochmal, Tanja Maritzen ist Biochemikerin und forscht am Institut für Chemie und Biochemie an der Freien Universität Berlin. Und wir haben ganz am Anfang unseres zweiten Gesprächs nochmal ganz kurz zusammengefasst, was wir im ersten besprochen hatten und sind dann gleich auf das Thema Forschung gekommen. Also, wir haben ja das letzte Mal uns sehr ausführlich über vor allem Säugetierzellen unterhalten, woraus die sind. Wir haben viel über Proteine gesprochen, über Aminosäuren, Fette, über die Membran, über die verschiedenen Teile einer Zelle und die Mechanismen, die dort auch beim Transport oder beim Austausch von Stoffen mit der Umgebung stattfinden. Und wir haben ja eigentlich den Bereich Forschung komplett ausgeblendet, einfach weil wir da auch keine Zeit mehr für hatten. Und die große Frage, die da dann eigentlich am Schluss geblieben ist, ist, woher weiß man das denn alles? Und da bist du ja eigentlich auch eine prädestinierte Gesprächspartnerin, weil du ja an genau diesen Themen forschst und auch vermutlich einige Zeit im Labor verbringst. Ich kann mir vorstellen, dass diese Frage, woher weiß man das alles, eine relativ vielschichtige Antwort hat. Deswegen, vielleicht können wir mal drüber sprechen, was gibt es denn eigentlich grundsätzlich so für Forschungsmethoden? Vielleicht kann man die ja irgendwie in so verschiedene Klassen einteilen. Ja, also zunächst einmal würde man sich überlegen, was das eigentliche Forschungsobjekt ist. Oder du hast ja schon erwähnt, dass wir uns letztes Mal auch darüber unterhalten haben, dass es ja verschiedene Stoffklassen gibt, die im Körper wichtig sind, wie eben die Proteine, die Fette, die Zucker. Und bei meiner Arbeit zum Beispiel ist es so, dass die ganz stark auf die Proteine fokussiert. Und dem ist dann natürlich auch mein Methodenspektrum angepasst. Ja. Dass ich also verschiedenste Methoden verwende, die alle darauf abzielen, Proteine im zellulären Kontext sichtbar zu machen. Mhm. Und da gibt es sozusagen ein sehr schönes Hilfsmittel, und das sind Antikörper. Die sind ja sicherlich jedem ein Begriff, weil das ja Teil unserer eigenen Immunabwehr ist. Es gibt ja bei uns im Körper und auch in dem Körper anderer Säugetiere Lymphozyten, also die weißen Blutkörperchen, und eine Sorte davon, die B-Lymphozyten, stellen Antikörper her. Und Antikörper zeichnen sich dadurch aus, dass sie Proteine ganz spezifisch erkennen können. Im Körper wird das genutzt, um Fremdproteine zu erkennen und dann zu bekämpfen. Und wir im Labor nutzen das aber auch, um Proteine sichtbar zu machen. Denn indem wir einen Antikörper, der dann eine Art Markierung trägt, verwenden, können wir das Protein für uns sichtbar machen. Mhm. Und da gibt es dann auch wieder zwei sozusagen ganz unterschiedliche Methodenbereiche. Und die eine Hälfte davon ist quasi, wirklich das Protein in der Zelle sichtbar zu machen. Dazu würde man dann die Zelle, wir nennen das fixieren. Also man hat quasi lebende Zellen, die hat man ausplattiert, also ausgesät auf Glasscheiben, ganz dünne Glasscheiben. Und hinterher werden sie, wie gesagt, fixiert. Und das bedeutet, dass man eine Chemikalie nimmt, die letztendlich die Proteine in der Zelle vernetzt, sodass bei dieser Prozedur stirbt die Zelle. Und dadurch, dass aber diese Vernetzung eingetreten ist, bleiben die Proteine alle an Ort und Stelle und man hat sozusagen ein Abbild dessen, wie es in der Zelle eben zu diesem Zeitpunkt der Fixierung aussah. Und dann kann man jetzt Antikörper da drauf geben. Bei der Prozedur sind auch kleine Löcher in der Zellmembran entstanden, sodass die Antikörper dann in die Zelle hinein können. Und weil die, wie gesagt, ganz spezifisch dazu gedacht sind oder dazu designt sind, ein spezielles Protein zu binden, werden die dann in der Zelle genau dieses eine bestimmte Protein binden. Und wenn man jetzt diesen Antikörper selber mit einem Farbstoff gekoppelt hat, oder wir machen das meistens so, dass wir einen zweiten Antikörper nehmen, der dann mit einem Farbstoff gekoppelt ist, der dann zum Beispiel alle Mausantikörper oder alle Kaninchenantikörper erkennt, einfach weil es sozusagen preiswerter ist, diese Farbmarkierung nur an dem zweiten Antikörper zu haben. Dann hat man am Ende dann eben das eigentliche Protein, das man sehen will, mit einem Antikörper gebunden und an den ist dann eben wiederum einer mit einer fluoreszierenden Farbmarkierung gebunden. Und das kann man dann unter das Mikroskop legen und anregen. Also man kann den fluoreszierenden Farbstoff, der letztlich daran gekoppelt ist, anregen und kriegt dann ein Bild von der Zelle, in der all die Orte, wo das bestimmte Protein, das ich sehen will, da ist, aufleuchten. Mhm. Das heißt, das ist letztendlich ein indirekter Weg. Genau. Okay. Wie kann ich mir das denn ganz konkret vorstellen? Also ich habe jetzt eine Zellkultur, die züchte ich wahrscheinlich in so einer Petrischale, oder? Genau. Also wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, wo die Zellen herkommen. Das wäre ja quasi, dass ich entweder einen Tumor hatte von einem Patienten, den ich dann in so eine Petrischale gebracht habe und vereinzelt habe. Und weil die Zellen mutiert waren und nicht mehr diese Wachstumsinhibition haben, haben sie sich dann weiter vermehrt. Und immer wenn die Platte dann vollgewachsen ist, löse ich die Zellen ab und nehme einen kleinen Teil davon und bringe den auf eine neue Schale mit Nährmedium, wo sie sich dann wieder vermehren, bis die Platte voll ist. Mhm. Oder ich hätte selber Zellen aus irgendeinem Gewebe hergestellt und dann künstlich unsterblich gemacht und würde die dann auch entsprechend in solchen Schalen kultivieren. Und das sind einfach, wenn man sich das vorstellen will, durchsichtige Plastikschalen, die wir dort nehmen, so 10 cm groß in der Regel. Und dort kommt eben eine Nährlösung rein. Das ist vor allem sozusagen eine Puffersubstanz, damit die Zelle sich wohlfühlt, und Wachstumsfaktoren, die die Zelle braucht, um eben dann auch in diesem Teilungszyklus drin zu bleiben. Ja, und alle Nährstoffe, die die Zelle braucht. Okay, und jetzt will ich so ein paar von diesen Zellen will ich jetzt auf diese Platte aufbringen. Mhm. Macht man das von Hand? Nehme ich da irgendwie einen Pinsel und nehme da welche? Oder geht das maschinell? Weder noch. Also erstmal, die Zellen wachsen ja, wir nennen das adherent, also angeheftet an der Platte. Das heißt, man muss sie ablösen vorher, bevor man sie umsetzen kann. Okay, sonst würde man sie irgendwie zerstören, wenn man das einfach so machen würde. Oder wenn man sie abkratzen würde, genau. Okay. Ja, wir machen das chemisch mithilfe eines Enzyms, das quasi die Verbindung der Zelle mit der Unterlage durchschneidet. Mhm. Dadurch gehen die Zellen dann in die Flüssigkeit über. Und dann hat man einfach die neue Platte. Oder wenn wir jetzt das eben auf Glas aussehen wollen, dann haben wir auch wieder eine Plastikplatte, die kleine Vertiefung da drin hat, in die wir diese Glasscheibchen legen. Und nehmen dann einfach ein bestimmtes kleines Volumen von dieser großen Platte, von der wir die Zellen abgelöst haben, und bringen das in diese Vertiefung mit neuem Nährmedium. Und wir machen das mit Pipetten. Ich weiß nicht, ob der Begriff außerhalb des Labors jemandem geläufig ist. Doch, ich denke schon, das kennt man ja auch von Nasentropfen oder so. Also so ein Glasröhrchen, wo hinten dann so ein Gummiball dran ist, wo man was mit hochzieht, oder? Bei uns gibt es unter dieser Bezeichnung letztlich zwei Geräte. Das eine sieht ungefähr so aus wie das, was du beschrieben hast. Mhm. Also ein Glasrohr, auf dem dann auch eine Skala drauf ist und wo man dann eine Flüssigkeit einsaugen kann und wieder abgeben. Und genau dasselbe gibt es im Prinzip dann auch noch für kleinere Volumina. Also diese Glaspipetten nimmt man, wenn man 1 Milliliter oder mehr verteilen will. Aber wir haben im Labor ja auch oft mit viel kleineren Mengen zu tun. Da wollen wir dann so Sachen wie 1 Mikroliter nehmen. Oh, okay. Und dafür hat man dann im Prinzip genau dasselbe Verfahren. Es ist einfach, dass die Menge Flüssigkeit halt angesaugt wird und dann wieder ausgestoßen werden kann. Und ja, das kann ich schlecht beschreiben, wie das aussieht. Aber das ist halt so ein kleineres Gerät, das man in die Hand nehmen kann. Und das nennen wir auch Pipette. Okay. So, auf jeden Fall haben wir dann jetzt eben die Zellen abgelöst. haben mit der Pipette ein bisschen von der Flüssigkeit, in der die Zellen dann schwimmen, genommen und haben die einfach in das neue Gefäß, wo das Glasplättchen drin liegt, getan, in dem sich auch Nährlösung befindet. Und die Zellen werden dann von selber runtersinken und wenn sie den Boden erreichen, werden sie sich da im Laufe, also das dauert nur so 10 Minuten, bis die wieder angeheftet sind und dann halt schon ein paar Stunden, bis sie wieder genauso aussehen wie vorher. Also die sinken da einfach aufgrund der Schwerkraft ab und halten sich dann da fest? Genau. Okay. Gut, und jetzt muss ich diesen Klebstoff darüber machen. Ich weiß nicht, meinst du jetzt den Fixierungsschritt? Genau, ja. Da würde man das Plättchen jetzt rausnehmen aus der Nährlösung, würde das erstmal waschen, einfach mit einem Puffer. Und dann gibt man Paraformaldehyd dazu. Und das ist kein Kleb, ja, also ein bisschen hast du schon recht, es ist halt ein Quervernetzer, der eben die Proteine miteinander vernetzt, damit die dann an Ort und Stelle bleiben. Und den gebe ich da genau, einfach den als man Flüssigkeit drüber dann. Okay. Genau. Mhm. Und danach würde man dann noch permeabilisieren, also etwas Detergens zu den Zellen geben, damit sozusagen noch größere Löcher in die Membran kommen, damit die Antikörper auch gut wirklich das Innere der Zelle erreichen können. Und dann würde man auch einfach wieder Antikörper in Flüssigkeit zu den Zellen dazugeben. Das Ganze einfach 2 Stunden oder auch kürzer bei Raumtemperatur inkubieren lassen. Also einfach dem Antikörper Zeit geben, in die Zelle zu gelangen und dort zu binden. Dann würde man das Ganze waschen, den nächsten Antikörper draufgeben, dem halt auch wieder eine Stunde Zeit geben zu binden und dann wieder waschen. Und dann hat man einen Schritt, den wir Eindeckeln nennen, dass man einfach eine gewisse viskose Flüssigkeit darauf gibt und dann wieder ein Gläschen, den Objektträger. Und diese Flüssigkeit hat die Eigenschaft, dass sie dann auch aushärtet, sodass man das Präparat dann konserviert hat und das Ganze fest ist und man es mikroskopieren kann. Okay, gut. Also das scheint alles relativ viel mit irgendwelchen Flüssigkeiten zu funktionieren. Diese, jetzt habe ich das Wort schon wieder vergessen, also diese Fixierungsflüssigkeit, was macht die denn, dass die Zelle dann, also die Zellmembran Löcher kriegt und die Proteine fixiert werden? Was ist das für ein Stoff? Also das nennt sich ja Paraformaldehyd. Mhm. Und das ist von seiner Chemie her einfach eine reaktive Chemikalie, die dann mit entsprechenden reaktiven Enden der Proteine reagiert. Und dadurch, dass die eben diese Reaktion eingehen, werden die dann miteinander vernetzt. Und was bedeutet vernetzt? Einfach, dass das eine kovalent, also dauerhaft, an das andere gebunden ist. Und weil das sozusagen an vielen verschiedenen Stellen passiert, ist dann am Ende sozusagen alles mit allem verbunden. Und dadurch bleibt dann alles an seinem Platz. Das ist also ein sehr unspezifisches Reagenz. Okay, also das kann man sich irgendwie so vorstellen, da gibt es dann halt hinterher so eine gewisse Anordnung von diesen Molekülen der Fixierungsflüssigkeit und dazwischen dann irgendwie die Proteine. Oder andersrum, ich weiß nicht, wie das Verhältnis ist, aber das ist dann alles vernetzt, genau, also im Raum irgendwie verteilt letztendlich und hält sich alles irgendwie aneinander fest. Mhm. Okay. Gut. Und jetzt bringe ich die Antikörper ein. Mhm. Woher kommen die? Also wie gesagt, unser Körper kann ja zum Beispiel Antikörper herstellen und die Antikörper, die wir im Labor benutzen, sind letztlich auch auf derartigem natürlichem Wege hergestellt. Dafür werden Tiere gebraucht. Okay, also man gewinnt irgendwie weiße Blutkörperchen aus Tieren? Nein. Oh, okay. Es gibt auch wieder 2 verschiedene Arten, Antikörper zu machen. Und zwar gibt es etwas, was wir polyklonale Antikörper nennen. Klonal heißt sozusagen von einer Zelle abstammend. Und polyklonal wäre dann viele verschiedene. Und das Gegenteil ist dann monoklonal, wenn es nur von einem einzigen Zellklon abstammt. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, dass die B-Lymphozyten jeweils einen spezifischen Antikörper herstellen. Und was wir machen, um an Antikörper zu kommen, ist entweder sozusagen die krudere Variante. Man braucht ja ein Antigen, um überhaupt einen Antikörper herzustellen. Also in unserem Körper wäre es so, dass irgendein Pathogen eindringt, das dann eben fremdartiges Protein auf der Oberfläche trägt. Und dieses Protein wird dann erkannt vom Immunsystem und dagegen wird der Antikörper hergestellt. Und wir wollen jetzt ja, dass gegen irgendein Protein, für das wir uns besonders interessieren, der tierische Organismus, den wir benutzen, Antikörper herstellt. Mhm. Dazu müssen wir dann dieses Protein, gegen das die Antikörper hergestellt werden sollen, erst einmal selber herstellen, um es dann als Antigen zur Verfügung zu haben. Denn dieses antigene Protein wird dann in das Tier gespritzt und wird dann in dem Tier eine Immunantwort hervorrufen. Ah, okay. Also das heißt, ich muss, wenn ich ein bestimmtes Protein in der Zelle markieren will, dann muss ich wissen, welches ich markieren will, um den entsprechenden Antikörper herstellen zu können. Genau, und es ist ja auch so, dass der Knackpunkt bei der Markierung ist, dass man sich ja ein ganz bestimmtes Protein auch anschauen will. Das heißt, man muss natürlich wissen, um welches es sich da handelt und muss dann auch die nötigen Informationen haben, um das Protein selber herstellen zu können, um es dann eben für das Antikörpermachen benutzen zu können. Okay, das heißt, wenn in der Zelle irgendwie ein Protein wäre, das ich gar nicht kenne, dann könnte ich das auf diese Weise nicht finden oder ich müsste quasi raten oder probieren. Ja, also im Prinzip könnte man es nicht finden, weil man muss halt die Informationen haben, um den spezifischen Antikörper herstellen zu können. Manchmal ist es auch so gewesen, sozusagen in der Geschichte der Wissenschaft, dass es Antikörper gab, die waren halt aus irgendwelchen Tieren gewonnen, die im Zweifelsfall vielleicht auch irgendeine Krankheit hatten und dann eben ganz besonders viel von einem bestimmten Antikörper im Blut hatten. Und dann hat man halt erstmal überhaupt gar nicht gewusst, was dieser spezielle Antikörper bindet und hat dann mit Hilfe verschiedener Methoden rausgefunden, was der Antikörper bindet und auf diese Weise dann bestimmte Proteine überhaupt erst isoliert, die vorher nicht bekannt waren. Also das waren so Zufallsentdeckungen. Genau. Mhm. Aber heute geht es kaum noch in die Richtung, weil die meisten Proteine ja auch bekannt sind, weil das Genom ja sequenziert ist. Und dann ist es eigentlich immer der Fall, dass man sich für irgendein Protein interessiert und dann gezielt einen Antikörper dafür herstellt. Okay. Nochmal zurück zu der Sache mit den Lymphozyten. Also das heißt, die Lymphozyten sind nicht die Antikörper, sondern die machen die Antikörper. Genau, das sind die Zellen, die die Antikörper herstellen. Okay, und das sind eben, du hast gerade schon gesagt, also diese weißen Blutkörperchen sind Zellen und die Antikörper sind aber keine Zellen, sondern irgendwelche kleineren. Die Antikörper sind auch wiederum Proteine. Okay. Und zwar haben die eine bestimmte Funktionalität, nämlich, dass sie ganz spezifisch etwas erkennen und das auch sehr stark, also sehr stark an dieses Molekül, gegen das sie designed sind, binden. Und zwar eben auch wieder Proteine erkennen. Genau. Okay. Also die können theoretisch auch andere Dinge erkennen, aber bei uns handelt es sich meistens um Proteine. Aber im Prinzip können die auch Lipide oder Zucker erkennen. Mhm. Okay, das heißt, ich weiß jetzt, welches Protein möchte ich markieren. Dafür muss ich dieses Protein erstmal irgendwie herstellen und spritze das dann dem Tier. Genau. Und ich bin tatsächlich sozusagen gerade bei diesem Prozess dabei, Protein herzustellen, um einen Antikörper zu machen. Und wenn man das tun will, braucht man quasi wieder eine ganze Palette neuer Techniken. Denn was ich jetzt oder was ich als Ausgangsinformationen habe, ist ja erstmal den genetischen Code für das Protein. Mhm. Der ist bekannt. Und darauf basierend kann ich mir dann sozusagen selber ein DNA-Stück basteln, das ich in Zellen einbringen kann, die dann für mich das Protein herstellen. Und damit ich das Protein dann nachher auch isolieren kann, mache ich da eine bestimmte Markierung dran, die es mir erlaubt, das quasi selektiv aus der Suppe der anderen Proteine rauszufischen. Und ja, der erste Schritt ist also tatsächlich, dass man sich irgendwie an den Computer setzt und sich die Sequenz raussucht für das Protein. Und dann gibt es sogenannte Vektoren. Ich bin gerade etwas unschlüssig, wo ich da ansetze mit erklären. Also letztendlich möchte ich mein Protein dann von Bakterien herstellen lassen. Das okay. ist immer die einfachste Art und Weise. Mhm. Und das bakterielle Genom ist letztlich einfach ja, ein DNA-Strang, der zu einem Kreis geschlossen ist. Mhm. Und was wir machen, ist, dass wir das quasi nachempfinden. Das heißt, wir machen auch so zirkuläre DNA-Stränge und stellen die selber her. Wir haben ein Grundgerüst. Das ist, kann man kaufen oder kann man sich auch selber zusammenbasteln. Und das enthält im Prinzip dann die Information, die das Bakterium brauchen wird, um davon RNA herzustellen. Das hatten wir ja beim letzten Mal gesprochen, dass man einmal die DNA hat, dann RNA davon abliest und mithilfe der Messenger, also der Boten RNA, dann Protein herstellt. Und diese RNA, die lieferst du jetzt quasi dem Bakterium? Ich liefere nicht die RNA, sondern noch davor die DNA. Okay. Zusätzlich zu dessen eigener genomischen DNA bringe ich halt eine von mir designte zirkuläre DNA ein. Die besteht halt aus diesem Vektor, der alle Informationen enthält, damit mein DNA-Schnipsel dann auch abgelesen und in ein Protein umgesetzt wird. Ich benutze dann auch wieder Enzyme, die es in der Natur gibt, die wir uns ja sozusagen nutzbar gemacht haben, um den zirkulären DNA-Strang aufzuschneiden und dann mein DNA-Stück dort hineinzusetzen. Mithilfe anderer Enzyme wird mein DNA-Stück dann dort hineingeklebt, sodass ich dann wieder einen runden DNA-Strang habe, den ich dann in die Bakterien hineinbringe. Und wenn er dann in den Bakterien vorliegt, dann stellen die eben auch mein Protein her. Das klingt jetzt alles relativ nach Basteln. Also wenn du sagst, du schneidest den DNA-Strang auf und bringst ihn dann da ein, du sitzt da ja nicht mit Schere und Klebstoff. Ist das auch wieder irgendwie eine Vermischung von Flüssigkeiten? Genau. Okay. Also am Ende kommt es immer dazu, und das ist dann relativ langweilig. Also wenn ich das, was ich beschrieben habe, durchführen möchte, dann gehe ich sozusagen an mein Gefrierfach. Denn diese ganzen Sachen werden in der Regel bei minus 20 Grad aufbewahrt, weil die sonst auch ja, abgebaut werden und kaputt gehen. Das heißt, ich nehme da zwei Eppendorf-Tubes raus. Das sind Plastikgefäße, die so groß sind, dass ungefähr 1,5 Milliliter reinpassen, weil wir meistens eher mit kleinen Volumina zu tun haben. So, und da wird sich dann in dem einen Tube mein Vektor befinden. Das ist dann auch wieder eine farblose Flüssigkeit. Da sind dann vielleicht 100 Mikroliter drin, also nur sehr wenig. Und die enthalten dann aber ganz viele von diesen zirkulären DNA-Stücken. Und dann nehme ich davon ein paar Mikrogramm, was dann einigen Mikrolitern entspricht, mit so einer Pipette hinaus in ein neues von diesen Eppendorf-Tubes und gebe dazu mein DNA-Stück, das genauso unauffällig aussieht, ist auch eine ungefärbte Flüssigkeit, also in der die unsichtbare DNA in wässriger Lösung vorliegt. Und dann gebe ich beides zusammen und zusätzlich nehme ich aus einer dritten Flüssigkeit, die auch völlig unauffällig aussieht, etwas Enzym heraus, auch wenige Mikroliter. Und dieses Enzym ist dann in der Lage, meinen DNA-Strang mit dem aufgeschnittenen Vektor-DNA-Strang zu verknüpfen. Das kann ich gar nicht sehen. Da muss ich erstmal nur glauben, dass das tatsächlich passiert ist. Und am Ende nehme ich dann das fertige Produkt und gebe das zu Bakterienzellen, die ja vorbehandelt worden sind, um sozusagen durchlässig zu werden für meinen DNA-Strang. Die werden dann noch hitzegeschockt, also einfach das Tube mit den Bakterien drin wird bei 42 Grad für 80 Sekunden oder sowas, macht jeder ein bisschen anders, geschockt, weil die Bakterien dann noch bereiter sind, die DNA aufzunehmen. Und dann kann ich die Bakterien wachsen lassen. Und ein Trick ist, dass mein DNA-Konstrukt oder mein Vektor auch eine Antibiotika-Resistenz hat. Das heißt eigentlich, oder es ist so, dass halt nur ein paar von den Bakterien meinen DNA aufgenommen haben werden und nicht alle. Okay. Und ich muss die selektionieren, die meine DNA tragen. Und das geht eigentlich immer so, dass man auf dem DNA-Stück, das man einbringt, eben diese Resistenz gegen ein Antibiotikum hat, sodass ich die Bakterien dann nehme und in eine Nährlösung gebe, die zum Beispiel Penicillin enthält oder eine Variante davon. Und dann werden nur die Bakterien sich weiter vermehren, die meine DNA tragen, sodass ich am Ende, irgendwie am nächsten Tag, dann eine Kultur habe, die mein DNA-Stück in sich trägt. nochmal einen Schritt zurück. Du hast jetzt gesagt, du hast da deinen DNA-Strang hergestellt. Wie hast du das denn gemacht? Das ist leider auch wieder relativ kompliziert, aber nutzt auch wieder Enzyme aus, die in der Natur vorgefunden wurden, die dann ein schlauer Mensch isoliert hat und eben für die Anwendung im Labor dann ja sozusagen ein bisschen umgemodelt hat. Und zwar gibt es Polymerasen. Das sind Enzyme, die in der Lage sind, an einen DNA-Strang komplementäre Nukleotide anzulagern. Wir hatten ja auch beim letzten Mal darüber gesprochen, dass die DNA, also die genomische Information, ja auch vermehrt werden muss, wenn die Zellen sich teilen. Mhm. Und dass dazu so ein doppelter DNA-Strang, also die Helix, auseinandergeht und dann ein Enzym kommt und dort DNA, neue Nukleotide anlagert zu einem neuen DNA-Strang. Also immer das Komplementäre letztendlich bildet. Genau. Ja. Und das ist hier jetzt sozusagen ein ähnlicher Prozess. Also die Enzyme, die das da machen, nennt man auch Polymerasen. Und was wir hier benutzen, um unsere DNA herzustellen, ist auch eine Sorte Polymerase. Und die hat die Eigenschaft, dass wenn ich ihr einen DNA-Strang gebe und dann noch ein ganz kleines Stück DNA, das an diesen binden kann, sozusagen als Anfangspunkt für die Polymerase, dass sie dann ausgehend von dem, wenn man ihr den Nukleotide gibt, die komplementär anlagert und zu einem neuen Strang synthetisiert. Mhm. So, und damit das Ganze funktioniert, muss ich also jetzt schon einmal DNA haben, die die Information für mein Protein enthält. Und von der kann ich dann Stücke mithilfe dieser Polymerase vervielfältigen lassen. Okay. Und an diese DNA komme ich letztlich dadurch, dass ja die Zellen alle genomische DNA haben. Also die Information ist ja im Prinzip in den Zellen vorhanden. Mhm. Und die schreiben die auch in RNA um. Und diese RNA enthält ja dann quasi genau die gezielte Information für mein Protein, während die DNA ja auch noch regulatorische Abschnitte und alles Mögliche hat. Mhm. Das heißt, was ich machen muss, zunächst einmal, wenn ich jetzt tatsächlich das DNA-Stück für ein bestimmtes Protein bekommen will, ist, dass ich die RNA aus einer Zelle isoliere und das ist alles dann immer wieder mit Hilfe von Enzymen, dass ich mir ein Enzym nehme, das diese isolierte RNA in sogenannte cDNA wieder umschreibt. Ich glaube, wir sind da letztes Mal nicht so drauf eingegangen, aber auf der Ebene der genomischen DNA ist die Information für das Protein nicht an einem Stück, sondern es gibt sogenannte Introne und Exone. Das heißt, da kommt immer mal ein Stück Information, das für das Protein wichtig ist. Und dann kommt ein Stück, von dem man nicht so recht weiß, wozu das überhaupt gut ist. Mhm. Und dann kommt wieder ein Stück, das kodierend ist und ins Protein umgesetzt wird. Okay, ich glaube, das hatte ich mal. Ich habe mal ein Interview gemacht zum Thema Evolution. Und da hatten wir das auch, dass die DNA letztendlich viel länger ist, als man sie eigentlich bräuchte, um die Information komplett zu haben und dass man nicht so genau weiß, was eben diese Teile dazwischen eigentlich machen sollen. Genau, und das ist dann auch teilweise unterschiedlich, je nach Organismus. Also wir haben, wie gesagt, diese Exone, die Protein kodieren und Introne, die eben nicht für Protein kodieren, aber Bakterien haben das nicht. Okay. Und da ich ja mein Protein in Bakterien herstellen lassen will, muss ich dafür sorgen, dass da die ganze Information an einem Stück ist. Deshalb kann ich jetzt nicht direkt die genomische DNA als sozusagen Matrize für meine Vervielfältigungsreaktion nehmen, weil die hätte ja diese ganzen nicht kodierenden Zwischenstücke, sondern muss den Umweg nehmen, die mRNA zu benutzen, denn bei der mRNA hat auch sozusagen unsere Säugetiermaschinerie schon die nicht kodierenden Bereiche rausgeschnitten. Ah, okay. Sodass dort dann nur noch die kodierenden Bereiche aneinandergereiht sind. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt die mRNA nehme und mithilfe eines Enzyms wieder in DNA umschreibe, habe ich dann eine geeignete Matrize, um mein gewünschtes DNA-Stück vervielfältigen zu lassen. Okay. Und das heißt, ich nehme jetzt diese cDNA und das ist sozusagen noch nicht spezifisch. Ich habe einfach die komplette mRNA, die in der Zelle da war, isoliert, habe die komplett in cDNA umgeschrieben und was jetzt nötig ist, um mein ganz spezielles DNA-Stück für mein Protein dort heraus zu vervielfältigen, sind die sogenannten Primer. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Polymerase die Eigenart hat, dass sie ein kurzes DNA-Stück braucht, das an den Matrizenstrang bindet, um dann loslegen zu können. Und dieses kleine DNA-Stück designe ich so, dass das genau an den Anfang meines gewünschten DNA-Stücks bindet. Mhm. Da gehe ich tatsächlich an den Computer und suche mir eben 20 Nukleotide raus, die den Anfang meiner DNA-Sequenz für das Protein darstellen. Und das kann ich dann wegschicken an Firmen, die tatsächlich diese 20 Nukleotide dann für mich aneinander synthetisieren und mir das Ganze zuschicken. Okay. Also das wird tatsächlich chemisch synthetisiert. Ja. Und der Rest wird dann quasi biologisch weiter vervielfältigt. Dann habe ich jetzt nämlich ja meine hergestellte cDNA und diesen Primer, den ich mir habe synthetisieren lassen, und gebe das zusammen mit einzelnen Nukleotiden und dieser Polymerase. Und damit finde ich dann die Stücke, die ich brauche. Genau, damit findet die Polymerase die Stelle oder die cDNA, die sie nun tatsächlich vervielfältigen soll. Das heißt, der Primer bindet da nur an dieser einen Stelle und die Polymerase geht dann dahin und fängt dort an zu vervielfältigen. Okay, das klingt jetzt alles relativ kompliziert und wir müssen uns, glaube ich, mal in Erinnerung rufen, dass wir immer noch dabei sind. Wie machen wir per Genmanipulation die Bakterien so, dass sie das Protein, das wir eigentlich haben wollen, herstellen? Genau, da waren wir ja schon an der Stelle, dass ich die DNA fertig hatte. Genau, und da hattest du dann ja nachgefragt, wo ich die überhaupt herbekommen habe. Genau, und wir wollen ja dieses Protein herstellen, um das dann wiederum den Tieren zu geben, damit die dagegen Antikörper entwickeln, die wir dann wiederum auf unser Glasplättchen tun, die dann also als Markierung für die Proteine, die wir in der Zelle, die wir eigentlich untersuchen wollen, um das dafür zu verwenden. Jetzt ist meine Frage, jetzt ist es ja relativ kompliziert, eben so ein DNA-Stück, also für mich klang es kompliziert, so ein DNA-Stück herzustellen. Warum kann ich denn nicht einfach das Protein herstellen, das ich dem Tier geben will? Weil es zu kompliziert ist. Also du meinst jetzt chemisch synthetisieren, ohne diese ganzen Umwege. Genau, ich kenne ja die Struktur von diesem Protein und ich kenne die Elemente, aus dem das ist. Das geht nicht im Reagenzglas. Das geht sozusagen sehr begrenzt. Was es halt gibt, sind Peptide. Peptid ist einfach ein Wort für ein ganz kleines Protein. Mhm. Von, was weiß ich, 10 bis 15 Aminosäuren. Die kann man chemisch hintereinander synthetisieren, also aneinander rein. Aber so ein Protein, so das, mit dem ich im Moment arbeite, hat 300 Aminosäuren. Okay. Und das geht aber durch, das ist ein eher kleines Protein. Also andere haben vielleicht 1800 oder sowas. Und das überfordert sozusagen die Chemiker, das tatsächlich, ohne dass Fehler passieren, aneinander zu reihen. Okay, und jede von diesen 300 Aminosäuren besteht wiederum eben aus, was weiß ich, wie vielen Atomen von genau, diesen wobei vier Grundstoffen. Die einzelnen Aminosäuren herzustellen ist dabei nicht das Problem. Das sind halt 20 verschiedene. Die kann man alle herstellen. Das Problem, das chemische Problem ist halt, die in der richtigen Reihenfolge aneinander zu reihen. Okay. Und weil das halt auf chemischem Wege viel zu aufwendig und fehleranfällig ist, nimmt man halt diese biologischen Systeme, wo man quasi die Zellen dazu bringt, die ja sowieso immer schon ausgehend von DNA-Proteine herstellen, eben das gewünschte Protein gleich noch mitzumachen, indem ich eben diese fremde DNA einbringe. Ja. Das ist halt viel effizienter, viel kostengünstiger, als was man mit chemischer Synthese hinbekäme. Okay, und dieses Aneinanderreihen von den Aminosäuren ist deswegen so kompliziert, weil das eben nicht so ist, wie wenn man so eine ganz klare Kristallstruktur hat, wo alles so ganz gleich aufgebaut ist. Das Hauptproblem ist einfach, dass es so viele sind, die in einer korrekten Anordnung hintereinander synthetisiert werden müssen. Kann ich mir das vorstellen wie so eine lange Schlange? Genau, das sind halt 300 einzelne Reaktionen, die da stattfinden müssen. Und ja, da kann man sicher sein, dass zwischendurch was schief geht. Mhm, okay. Und dann ist es eben immer noch einfacher, das eben über diese Herstellung von dem DNA-Stück zu machen. Genau. Okay. Wenn man es noch nie gemacht hat, hört sich das eben alles sehr kompliziert an. Und ich mache es ja, wie gesagt, jetzt gerade zur Zeit und habe ja viel Erfahrung mit diesen Methoden. Und dann kostet mich das Ganze, wenn also alles optimal läuft, sagen wir mal 4 Tage. Mhm. Und dann habe ich das fertig und dann stellen die Bakterien für mich das Protein her. Okay, jetzt hast du dein Protein, du hast das in eine Penicillin-ähnliche Lösung gegeben. Nee, ich habe die Bakterien in diese penicillinhaltige Lösung gegeben, okay, ja, damit nur die mit meiner DNA hochwachsen. Okay. Und die stellen dann das Protein her und das muss ich dann aus den Bakterien erst noch rausholen und dann kann ich es benutzen. Mhm. Und wie holst du das da raus? Da habe ich dann auch wieder einen Trick angewendet, indem ich an das Protein etwas rangehangen habe. Wir nennen das einen Tag. Also zum Beispiel sozusagen eine ganz kleine Untereinheit eines anderen Proteins, für das es etwas gibt, das ganz besonders fest bindet. Okay, das war jetzt die Sache mit der Markierung. Genau, das ist halt einfach ein Hilfsmittel, um dann mein Protein aus den anderen rausfischen zu können. Mhm. Und das funktioniert auch wieder über irgendwelche Flüssigkeiten. Ja, das spielt sich alles immer in Lösung ab. Ich sehe schon, ja. Okay. Gut, und jetzt hast du das Protein irgendwie isoliert. Mhm. Es ist immer noch, oder die Proteine eben, in einer Flüssigkeit. Ja. Und jetzt müssen wir das irgendwie ins Tier kriegen, damit die Antikörper herstellen. Genau, und es wird tatsächlich einfach gespritzt. Und was sind das für Tiere? Das sind in aller Regel Kaninchen. Okay. Einfach, weil die eine gewisse Größe auch haben. Denn was man nachher ja braucht, ist das Blut der Kaninchen. Mhm. Und die sind bei euch da im Labor irgendwo? Oder gibt man das an eine Fremdfirma raus? Ja, das gibt man in aller Regel an eine Fremdfirma. Okay. Die haben dann da viel Erfahrung mit. Das heißt, man reinigt das Protein auf und schickt das denen. Und die injizieren das dann zusammen mit Substanzen, die das Immunsystem auch noch einmal anregen. Und schicken einem dann meistens nach einem Monat oder so das erste abgenommene Blut. Und dann kann man mit verschiedenen Methoden testen, ob das Protein tatsächlich erkannt wird von den Antikörpern, die da im Blut vorliegen. Mhm. Also du schickst das dahin, die geben das den Kaninchen und dann zapfen die von den Kaninchen Blut ab und schicken es dir. Genau, und das muss ich dann testen. Okay, also das heißt, du kriegst wirklich das Blut und nicht irgendwelche schon verarbeiteten Dinge. Ich kriege nicht das Blut, sondern Serum. Also diesen Schritt machen sie, dass sie quasi die festen Blutbestandteile, die Zellen von dem Rest absondern und dann nur den flüssigen Überstand schicken. Okay. Und wenn du jetzt rausfindest, das hat funktioniert und da sind die richtigen Antikörper drin, dann bestellst du noch nach, oder wie? Die Kaninchen sind so groß, dass man da einige Milliliter Blut bekommt, sodass das ausreicht. Es ist in der Regel so, dass beim allerersten Mal meistens kein positives Resultat da ist und das dann nochmal geboostet werden muss. Also dass noch mehr Protein injiziert wird, um die Immunantwort noch stärker ausfallen zu lassen. Und das macht man dann vielleicht 2-3 Mal. Mhm. Und dann ist in aller Regel dann auch ein Antikörper da, der das Protein erkennt. Okay, aber das heißt, das Kaninchen wird nicht geschlachtet, sondern dem wird einfach irgendwie wieder Blut abgenommen. Genau, und ganz am Ende, wenn man zufrieden ist, ist es in aller Regel schon so, dass ein größeres Volumen Blut genommen wird und das Tier dann eliminiert wird, weil es ja auch quasi nicht mehr verwendet wird. Okay, gut, weil das kann man dann eben nicht zur Produktion neuer Antikörper verwenden, weil es eben diese vorigen schon produziert hat. Ja, das würde man nicht machen, genau. Okay. Und das heißt auch, das Tier muss irgendwie vorher gesund sein, weil sonst hat es ja schon irgendwelche anderen Antikörper. Ja. Mhm. Meistens testet man auch vorher schon etwas Serum von dem Tier, um zu sehen, dass nicht einfach so schon Dinge erkannt werden. Mhm. Okay. Genau. Und dann hatten wir ja zu Anfang noch diesen Begriff mit dem Polyklonal. Und das ist jetzt eben ein polyklonaler Antikörper, weil das die weißen Blutzellen, also die B-Zellen dieses Kaninchens, haben halt alle oder viele von denen auf das von uns injizierte Antigen reagiert. Und jede dieser B-Zellen wird dann einen spezifischen Antikörper herstellen. Und wir nehmen dann ja quasi die Mischung von allen B-Zellen, mhm. also was alle B-Zellen hergestellt haben. Das heißt, wir haben dann nicht einen einzigen Antikörper, der eine bestimmte Stelle unseres Proteins erkennt, sondern wir haben eine Mischung von Antikörpern, die alle irgendeine Stelle unseres Proteins erkennen. Und dementsprechend ist das dann polyklonal. Mhm. Und du bekommst jetzt dieses Serum und musst jetzt da die Antikörper wieder rausholen. Ich kann einmal das tun, dass ich die Antikörper aufreinige. Oder für manche Anwendungen kann ich das Serum auch einfach so verwenden. Aber wenn man die Antikörper aufreinigt, dann hat man in der Regel saubere Signale, je nachdem, was für Methoden man dann anschließend mit den Antikörpern durchführt. Mhm. Und dafür, wenn man die tatsächlich aufreinigen will, dann gibt es ja sozusagen auch wieder Reagenzien, die einfach spezifisch an Antikörper binden, sodass ich auf diese Weise die Antikörper aufreinigen kann. Mhm. Und jetzt kommt der Schritt, wo wir die Antikörper mit den Zellen, die wir eigentlich untersuchen wollen, zusammenbringen. Ja, das heißt, da hat man dann schon so eine Vorlaufzeit von, sagen wir mal, ein Vierteljahr bis einem halben Jahr, bis man tatsächlich diesen Antikörper hat. Okay. Aber heutzutage ist es schon so, dass es auch gegen eine sehr große Anzahl Proteine schon kommerzielle Antikörper gibt. Mhm. Also das eine spezielle Protein, mit dem man arbeitet, da ist man in der Regel schon noch derjenige, der selber Antikörper herstellt. Aber für viele andere Proteine, die man sich dann sozusagen zusätzlich angucken will, um den Kontext zu verstehen, kann man dann auch einfach Antikörper kaufen. Okay. Gut, und wie geht es jetzt weiter? Also jetzt bringe ich die Antikörper da mit in diese Flüssigkeit? Und die binden dann an das spezielle Protein, okay, gegen das sie gemacht sind. Und jetzt kann ich ins Mikroskop schauen. Genau. Also entweder war der erste Antikörper selber schon gefärbt, dann würde man jetzt direkt ins Mikroskop schauen können. Oder wie gesagt, wir gehen eigentlich immer den Umweg und geben noch einen zweiten Antikörper gegen den ersten drauf, einfach weil es eben umständlich wäre, jeden einzelnen Antikörper dann mit einem Farbreagenz zu koppeln. Stattdessen nimmt man einen generischen zweiten Antikörper, der alle primären Antikörper erkennt, weil der einfach alle Kaninchenantikörper erkennt. Und den koppelt man dann eben mit dem fluoreszierenden Farbstoff. Okay, also da habt ihr irgendwo jetzt bildlich gesprochen eine große Flasche mit diesem zweiten Antikörper, der dann eben auf alle passt. Genau. Okay, das ist dann eigentlich ein Anti-Antikörper, oder? Ja, ist okay. Es. Und der ist jetzt gefärbt und damit kann ich dann, was kann ich dann sehen im Mikroskop? Sehe ich da nur so Farbpunkte oder kann ich da weiter reingucken? Also man sieht schon Farbpunkte nur, aber das gibt einem schon sozusagen eine Menge Aufschluss. Mit unseren Mikroskopen, die sind ja schon sehr hochauflösend. Das heißt, ja, ich kann, ja, wie soll man das beschreiben? Ich kann die Zelle so weit vergrößern mit unseren Fluoreszenz geeigneten Mikroskopen, dass ich die einzelnen Kompartimente darin sichtbar machen kann. Immer indem ich halt entsprechend Antikörper dazu gebe gegen Proteine, die in diesen Kompartimenten enthalten sind. Okay, also da kannst du dann sozusagen die Form von diesem Kompartiment erahnen, weil das halt dann irgendwie voll ist mit, ja, diesen Antikörpern. Du sprichst jetzt von Lichtmikroskopen, oder? Ja. Okay. Man kann natürlich auch weiter runtergehen und Elektronenmikroskopie machen. Aber dann kann ich keine Farben mehr erkennen. Was man halt da machen, also Fluoreszenzfarbstoffe gehen natürlich im Elektronenmikroskop nicht, aber man hat auch dort Möglichkeiten, Antikörperfärbungen durchzuführen. Ah, ja. Da nimmt man dann Antikörper, die eine bestimmte Funktionalität haben, sodass sie dann zum Beispiel eine chemische Reaktion machen, bei der ein Präzipitat entsteht, sodass ich das Präzipitat dann lokalisieren kann und dann auf meinem elektronenmikroskopischen Aufnahme sehe. Was ist ein Präzipitat? Etwas, was ausfällt. Ich glaube, eine einfachere Variante, die mir gerade eben noch nicht eingefallen war, ist, Sachen mit Gold zu koppeln. Das wird von den Elektronenmikroskopie-Leuten gern gemacht. Die, okay, haben dann goldgekoppelte Antikörper und die kann man dann halt auch sehen. Also ist sozusagen ein elektronischer Farbstoff dann? Ja, ein elektronendichter, ja, Farbstoff. Ja. Okay. Nochmal zurück, also ich jetzt, nehmen wir mal an, ich gucke jetzt doch durch ein Lichtmikroskop und ich sehe jetzt eben, hier sind in der Zelle sind an diesem Ort besonders viele von diesen Proteinen, die ich angucken wollte. Dann kriege ich ja ein statisches Bild. Ja. Okay. Noch eine Frage vorweg. Sind die Antikörper gleich groß wie die Proteine oder viel kleiner oder viel größer? Also im Prinzip gleich groß, aber Proteine können halt sehr unterschiedlich groß sein. Von daher, sagen wir mal, die sind so groß wie ein durchschnittliches Protein, aber es gibt auch deutlich kleinere und es gibt auch deutlich größere. Aber das heißt, ich kann nicht irgendwie sagen, ein Antikörper bindet immer an ein Protein und dann zähle ich die Anzahl der Punkte im Mikroskop und dann weiß ich, wie viele von den Proteinen da drin sind oder so. Nee, diese Art Auflösung erreicht man damit nicht. Okay. Mhm. Also es gibt schon noch fortgeschrittenere Mikroskopietechniken und auch sozusagen andere Dinge, die man an die Antikörper koppelt, wo die Leute dann tatsächlich rückrechnen auf einzelne Proteine. Mhm. Aber mit dem, was wir so konventionell alle im Labor machen, kann man das nicht. Da sieht man einfach dann einen grünen Fleck und weiß, da sind meine Sorte Proteine. Aber da hat man keine Möglichkeit zu sagen, wie viele das sind. Also man sieht schon, ob es schwächer oder stärker ist, aber man kann da nichts über Anzahlen aussagen. Ja, okay. Also jetzt habe ich ein statisches Bild von den Proteinen, die ich gesucht habe in der Zelle. Ich könnte im Prinzip auch andere Stoffe in der Zelle suchen, hattest du ja vorhin gesagt. Also wenn ich jetzt nach Fetten oder Kohlenhydraten suchen würde, könnte ich das auch mit irgendwelchen Antikörpern machen. Ja. Okay. Und meine Zelle ist jetzt aber leider tot durch diese Fixierung und ja, das ist immer ein deutlicher Nachteil, denn diese Technik mit den Antikörpern funktioniert auch tatsächlich nur mit toten Zellen, weil die Antikörper halt in die Zelle reinkommen müssen. Und das geht eigentlich nur, wenn man so große Löcher macht, dass die Zelle halt dann auch nicht mehr lebensfähig ist. Ja, ist klar. Seit wann macht man sowas? Also das geht ja erst, seitdem Gentechnik vorhanden ist, ja, oder? Und das heißt, vorher wusste man nichts über die Proteinzusammensetzung in Zellen? Sagen wir nicht auf dieser Ebene, dass man das lokalisieren kann. Mhm. Was man schon deutlich länger machen kann, ist einfach sozusagen die Zellen kaputt zu machen, zu lysieren und dann auf einem Gel aufzutrennen. Proteine sind ja geladene Moleküle und das heißt, man kann mit Methoden, wo man Strom anlegt, erreichen, dass die in eine bestimmte Richtung wandern. Okay. Und wie schnell die wandern, ist dann abhängig von ihrer Größe. Mhm. Das heißt, wir haben sogenannte Polyacrylamid-Gele. Und wenn man dort dann eben so einen Extrakt aus Proteinen, der aus Zellen gewonnen wurde, oben aufträgt und dann Strom anlegt, dann werden die Proteine im Verhältnis oder abhängig von ihrer Größe da durchwandern. Und dann kann man die Proteine aus dem Gel auf eine Membran übertragen und auf dieser Membran kann man die Proteine dann wiederum von Antikörpern erkennen lassen. Dafür braucht man also auch Antikörper, aber dafür braucht man nicht diese fortschrittliche Mikroskopietechnik, die es ja noch nicht so lange gibt. Aber die Antikörper kann ich ja nur machen, wenn ich Gentechnik habe, oder? Ja, das stimmt schon. Zumindest mit den beschriebenen Methoden. Aber ich tue mich jetzt etwas schwer, mit irgendwelchen Jahreszahlen aufzuwarten. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, seit wann das nun tatsächlich geht und durchgeführt wird. Mhm. Wahrscheinlich ja. Das weiß ich. Ich könnte jetzt auch sehr daneben tippen. Aber sowas um 1960 oder sowas vielleicht. Okay. Wenn ich durch so ein hochauflösendes Lichtmikroskop gucke, dann, und ich habe jetzt nichts markiert, dann sehe ich, was kann ich dann sehen? Dann sehe ich die Zellmembran und den Zellkern. Also bei so einem Fluoreszenzmikroskop würde man erstmal gar nichts sehen, weil ja nichts leuchtet dann. Okay, ja. Mhm. Da ist dann ja nirgendwo ein fluoreszenter Farbstoff. Es gibt aber natürlich auch Mikroskope, die halt quasi nicht nur fluoreszierende Farbstoffe angucken, sondern im Durchlicht heißt das dann auch einfach ja durch die Kontrastunterschiede halt die Zelle sichtbar machen. Aber alles, was man da sieht, ist dann der Zellumriss und meistens auch noch den Zellkern. Mhm. Aber darüber hinaus kann man eigentlich nichts erkennen. Okay. Gut, dann ist ja die Sache mit dem statischen Bild von der Zelle schon ein ziemlicher Fortschritt. Jetzt hatten wir es ja letztes Mal auch davon, dass du dich beschäftigst mit dem Transport von Stoffen in der Zelle. Und da ist es sozusagen ja natürlich tödlich, wenn man nur ein statisches Bild hat. Genau, was machen wir denn jetzt da? Da wenden wir auch wieder Tricks an. Wir hatten ja eben schon Bakterien, die Protein für mich hergestellt haben. Und dieses Protein war dann ja aus praktischen Gründen auch noch mit einer Markierung versehen, mit deren Hilfe ich es dann leicht rausholen konnte aus den Bakterien. Mhm. Und letztendlich verwendet man etwas sehr Ähnliches, um ein dynamisches Bild von den Zellvorgängen zu bekommen. Das ist dann auch wieder auf ein bestimmtes Protein fokussiert, das man markiert. Und zwar ist es so, dass es zum Beispiel in Quallen fluoreszierende Proteine gibt. Die sind dann irgendwann entdeckt worden und haben sozusagen ihren Siegeszug durch die Labore angetreten, weil das ein ganz tolles Hilfsmittel ist, um eben ein im Fluoreszenzmikroskop sichtbares Protein zu bekommen. Man nimmt einfach dieses kleine Quallenprotein, das eben diese Eigenschaft hat, fluoreszierend zu sein, und fusioniert das an das Protein, das man sichtbar machen möchte. Und derweil ich ja sowieso schon die genetische Information für mein Protein kenne, das habe ich ja eben alles schon sozusagen erläutert auf dem Weg zum Antikörper. Ja. Und was man jetzt hier machen würde, ist, dass man einfach die Information für das eigene Protein zusammenklebt mit der Information für dieses zweite Protein. Das kommt alles in einen Vektor. Dann gibt es halt am Anfang eben die Informationen für die Zelle, das auch tatsächlich abzulesen. Und dann kommt dann eben die Information zur Herstellung meines Proteins. Und dann nahtlos daran angeklebt ist die Information für dieses fluoreszierende Protein, sodass die Zelle dann letztendlich, wenn ich ihr dieses DNA-Stück sozusagen einverleibt habe, dann ein Protein herstellt, das zur Hälfte aus meinem besteht und zur Hälfte eben aus diesem fluoreszierenden. Mhm. Das kann manchmal etwas störend sein, wenn diese zweite künstliche Proteinhälfte an meinem zu beobachtenden Protein dranhängt. Aber meistens geht das gut, dass sozusagen die biologische Funktion nicht dadurch gestört wird, dass noch etwas hinten dranhängt. Also in diesem Fall manipuliere ich jetzt wirklich die Zelle, die ich untersuchen will. Ja, ich habe die ja in Zellkultur gehabt, wie wir eben besprochen haben, und habe dann, während sie dort war, eben diesen Vektor, dieses DNA-Konstrukt in die Zellen eingebracht und habe ihnen dann was Zeit gegeben, das Protein für mich herzustellen, und habe sie dann auch wieder auf diese Glasscheibchen ausplattiert und dann aber nicht fixiert, also nicht umgebracht, sondern habe sie einfach auf diesen Glasscheiben in entsprechendem Nährmedium oder Puffer, damit die Zellen auch schön gesund bleiben, sozusagen in eine Kammer eingespannt, die ich auf das Mikroskop drauf tun kann, sodass ich dann eben mein Glasscheibchen mit den lebenden Zellen auf dem Mikroskop oder unter dem Mikroskop mir anschauen kann und sehe da dann eben tatsächlich mein Protein und kann mir das über die Zeit anschauen, wie es sich in der Zelle bewegt. Das ist in der Tat sehr beeindruckend. Also ich habe jetzt die Zelle, die ich untersuchen will, oder die Zellen, habe ich über Genmanipulation dazu gebracht, das Protein, das für das ich mich interessiere, herzustellen, kombiniert mit einem Quallenprotein, das eben fluoresziert. Mhm. Und im Normalfall ist es so, dass dieses Kombiprotein trotzdem noch funktioniert, obwohl es eben nicht das Originalprotein ist, das ich mir eigentlich angucken will. Also dass die Zelle jetzt dann nicht so sehr drunter leidet, dass das dann irgendwie gar nicht mehr funktioniert. Ja. So, und jetzt gucke ich mir eben an, was macht die Zelle mit diesem Kombiprotein dynamisch. Und bei so Transportproteinen ist es halt sehr beeindruckend anzuschauen, weil man eben tatsächlich sieht, wie die Farbpunkte relativ schnell durch die Zelle flitzen. Was heißt relativ schnell? Die können schon, also es sind ja auch sehr kleine Distanzen, die man sich da anguckt. Mhm. Also wir reden da ja von Mikrometern, aber so 10 Mikrometer pro Sekunde oder sowas können die locker zurücklegen. Okay, das heißt, die flitzen da wirklich hin und her. Ja, das hängt natürlich auch immer davon ab, was man sich anguckt. Aber manche Dinge bewegen sich halt schon sehr schnell. So, wie war das denn jetzt beim letzten Mal? Also, wenn ich jetzt da so ein Transportprotein angucken will, ist das nur das Transportmittel? Wie meinst du das? Du hast gerade gesagt Transportproteine. Also wir gucken jetzt irgendwie Transport innerhalb der Zelle an. Ist das Transportprotein jetzt ein Stoff, der einen anderen Stoff transportiert, oder ist es das eigentlich zu transportierende Ding? Also es ist nicht das zu transportierende Ding. Das würden wir sagen als Frachtprotein bezeichnen. Aber es ist auch nicht unbedingt sozusagen der Motor, der den Transport leistet, sondern das ist so ein bisschen weiter gefasster Begriff, der dann alle Proteine umschließt, die nötig sind, um den Transport zu bewerkstelligen. Okay. Und mein eigenes oder eins der Proteine, mit dem ich arbeite, ist eben tatsächlich ein Adaptor, der eben das Zutransportierende mit dem transportierenden Motor verbindet. Also auch noch so ein Zwischenstück quasi. Ja. Mhm. Okay, und das heißt, wenn du jetzt das untersuchst, dann weißt du eben, welche Stoffe mit diesem Transportprotein oder mit diesem Adaptor transportiert werden. Und darüber kannst du dann halt sehen, nicht nur wie die Vorgänge an sich funktionieren, sondern auch eben, welche Stoffe da wie transportiert werden. Ja, das rauszufinden, welche Stoffe nun alle transportiert werden, ist wieder gar nicht so einfach. Hat nicht jeder Stoff irgendwie so sein eigenes Protein? Ja, das macht die Sache, also sehr viele werden ihre eigenen Proteine haben. Und das macht die Sache halt so kompliziert, weil das dann ja wieder ganz viele Proteine sind, mit denen man da zu tun hat. Und man dann für jedes einzelne rausfinden muss, mit welchen anderen das nun zusammengeht. Und für mein Protein Gedkin habe ich halt quasi einen Interaktor oder einen Bindepartner gefunden, der eben dann auf einer speziellen Sorte von diesen Transportbläschen, von den Transportvesikeln sitzt, sodass auf diese Art und Weise dann das ganze Vesikel transportiert wird und auf der anderen Seite ein Motorprotein. Jetzt wird ja quasi alles über Gedkin transportiert, was in diesem Vesikel drin sitzt. Aber das jetzt rauszufinden, was genau da alles drin ist, ist eben wieder gar nicht so einfach. Okay. Da muss man dann wieder eher biochemische Methoden anwenden, denn die Mikroskopie hilft einem dann ja nur, wenn man schon genau weiß, wonach man gucken will. Mhm. Denn dann könnte man halt die Proteine auch wieder fluoreszierend sichtbar machen und dann gucken, ob die beiden sich zusammen bewegen. Also wenn man erstmal einen Kandidaten hat, kann man das mit dieser Methode dann wieder sehr schön überprüfen. Aber um überhaupt erstmal Kandidaten zu finden, ist sie nicht so geeignet. Okay. Das heißt, du guckst dir wirklich eher die Transportmechanismen an. Also ich mache schon beides, nur mache ich das andere dann eben auch wieder mit anderen Methoden. Okay. Das, was wir jetzt gehört haben, ist das so, dass, also wir haben ja gelernt, Zellen haben ganz viel mit Proteinen zu tun. Das heißt, wahrscheinlich lassen sich diese Methoden, die du jetzt gerade geschildert hast, relativ weitläufig anwenden, wenn man irgendwas über Zellen rausfinden will. Ja, das sind sicherlich Standardmethoden zellbiologischer Labore, die wir jetzt besprochen hatten, soweit. War das jetzt nur eine Methode oder ist das eigentlich so die Methode? Das war eine Methode. Okay. Also wir haben ja hauptsächlich eben über den mikroskopischen Teil gesprochen. Ja. Und das ist eben eine Variante, wie man sich etwas anguckt, aber es ist sicherlich nicht die einzige. Also gerade wenn man jetzt neue Bindeproteine sucht, da hilft einem die Mikroskopie eben zum Beispiel gar nicht weiter. Da muss man eher biochemische Methoden nehmen. Was da zum Beispiel zugehört, war das, was ich eben schon kurz beschrieben hatte mit diesen Polyacrylamid-Gelen, auf denen man dann Proteine auftrennen kann. Mhm. Denn das kann man dann kombinieren mit anderen Dingen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Protein finden möchte, das an mein Protein Gedkin bindet, dann würde ich zum Beispiel das Gedkin-Protein nehmen und inkubieren oder zusammengeben, ja, mit einem Extrakt aus einem Gewebe zum Beispiel. Da wären dann jetzt ja alle Proteine drin, die in der Zelle vorkommen. Also ich hätte einfach, was weiß ich, ein Stück Gehirn genommen und die Zellen da drin aufgeschlossen, also kaputt gemacht, sodass dann das ganze Innere der Zellen sozusagen als wässrige Lösung da ist. Mhm. Und das würde ich zusammengeben mit meinem Protein, wobei ich wieder so ein aus Bakterien hergestelltes Protein nehmen würde, was dann zusätzlich eben so eine Markierung hat, die es mir erlaubt, das rauszufischen. Und jetzt würde ich dieses Protein mit dem Extrakt eine Weile zusammenlassen, in der Hoffnung, dass dann, was auch immer in der Zelle an Getkin bindet, das jetzt eben auch sozusagen in meinem Reagenzglas tut. Mhm. Und anschließend würde ich dann mithilfe der Markierung, die an meinem Protein dranhängt, das aus dem Extrakt rausziehen. Und wenn ich eben Glück habe, dann klebt jetzt oder ist gebunden an dieses Protein eben das Bindeprotein, das ich ja suche. Mhm. So, dann hätte ich jetzt eben ja eine Lösung meines Proteins mit diesem mir unbekannten Protein. Und was man da machen kann, dann anschließend ist, dass man das auf so einem Gel aufträgt, wie ich das eben beschrieben habe. Man hat also dieses Polyacrylamid-Gel, das sozusagen einfach die Matrix darstellt, in der ich dann die Proteine mithilfe eines elektrischen Feldes entsprechend ihrer Größe auftrenne. Ja. Jetzt habe ich halt in dem Gel die Proteine aufgetrennt. Da ist jetzt im ersten Moment ja gar nichts zu sehen fürs bloße Auge. Ja. Aber es gibt Farbstoffe, die speziell an Proteine binden. Und wenn ich mein Gel mit so einem Farbstoff inkubiere, dann kann ich Proteinbanden sichtbar machen. Das heißt, ich habe dieses Gel und hatte dann ja die Proteine hindurchlaufen lassen und habe dann an bestimmten Stellen halt eben entsprechend der Größe des Proteins Proteine dieser Größe gehäuft vorliegen und kann das jetzt eben mit dem Farbstoff sichtbar machen. Letztendlich kann man sich das doch vorstellen wie so eine Art Chromatographie, oder? Also eine elektrische Trennung von verschiedenen Stoffen. Und gut, ich mache das dann halt erst hinterher sichtbar. Aber es ist eben einfach, kommt einfach daraus, dass verschiedene Stoffe verschieden weit laufen dann auf diesem Gel. Ja. Mhm. Na, und das kann ich eben mit einem Farbstoff sichtbar machen. Und dann sehe ich die verschiedenen Proteinbanden. Aber auf diese Weise weiß ich halt dann immer noch nicht, was für ein Protein ich da sehe. Ja. Das ist sozusagen erstmal anonym. Wenn ich jetzt schon weiß, worum es sich handelt, dann könnte ich halt das Protein, wie eben beschrieben, auf eine Membran übertragen und könnte darauf wieder einen Antikörper geben und könnte damit zum Beispiel mein Getkin detektieren. Dann würde ich an der Stelle der Membran, wo dieses Protein dann hingelaufen ist, den Antikörper binden und dann wiederum einen zweiten Antikörper benutzen, um den ersten sichtbar zu machen. Und in dem Fall nimmt man dann meistens einen, der an ein Enzym gekoppelt ist, das eine chemilumineszente Reaktion durchführen kann, wenn ich ihm das entsprechende Substrat zur Verfügung stelle. Also eine Reaktion, bei der Licht freigesetzt wird. Mhm. Und dann kann man nämlich auf die Membran, auf der halt der eine Antikörper und der nächste Antikörper mit dem Enzym ist und das Substrat, einen Film legen. Also quasi einfach so einen Röntgenfilm. Und der wird dann an der Stelle geschwärzt, wo das Licht okay. abgegeben wird. Mhm. So kann ich dann detektieren, ob in dem Extrakt halt mein spezifisches Protein drin war. Ja. Das hilft mir natürlich nicht, wenn ich sozusagen einen unbekannten Bindepartner suche, weil für den habe ich dann natürlich keinen Antikörper. Ja. Da muss man dann zu anderen Methoden greifen. Und was man machen kann, ist, dass man so eine unbekannte Bande aus dem Gel ausschneiden kann und dann mithilfe von Massenspektrometrie bestimmen, was drin ist. Mhm. Also da braucht man sehr große, sehr teure Gerätschaften. Also wir reden da, was weiß ich, von einer 500.000 Euro mhm. oder sowas. Und das machen wir dann auch nicht selber, sondern da haben wir dann Kollegen, die das für uns tun. Und die können dann, ja, das ist jetzt, glaube ich, führt etwas zu weit, das tatsächlich im Detail zu erklären. Aber die sind in der Lage, dann rauszufinden, was für Proteine in dieser Bande drin waren. Und die würden mir dann die Information geben. Und meistens ist in so einer Bande dann mehr als ein Protein. Das heißt, die finden dann raus, welche 20 Sachen in der Bande drin sind. Und ich muss dann überlegen, was macht Sinn, was könnte ein Bindepartner sein und muss dann überprüfen, ob sozusagen tatsächlich eins dieser Proteine an Gätkin bindet oder ob die nur im Laufe der Prozedur als Verunreinigung mit reingeschleppt worden sind, was durchaus auch vorkommt. Okay, also da muss man noch mal so ein bisschen aussortieren. Ja, da muss man hinterher halt dann immer auf jeden Fall verifizieren, dass das stimmt und es sich um einen Bindepartner handelt. Ja. Und das kann man dann eben wieder mit Antikörpern machen. Gerade wenn es etwas ist, wo es eben kommerzielle Antikörper gibt, würde man dann eben im nächsten Schritt Antikörper kaufen und dann gucken, ob man mit den Antikörpern das Protein detektieren kann. Mhm. Jetzt hatten wir die Sache mit den Antikörpern und die Sache mit dem Gel und dem, ich nenne es einfach mal Chromatographie. Gibt es weitere Methoden? Ja, also jetzt haben wir ja zum einen sozusagen das Protein sichtbar gemacht im zellulären Kontext. Ja. Und zum anderen haben wir gesehen, dass es Methoden gibt, mit denen man dann rausfinden kann, welche anderen Proteine an mein Protein binden. Mhm. Wenn ich jetzt mit einem neuen Protein anfange, dann verrät mir ja sozusagen beides noch nicht so fürchterlich viel über die Funktion des Proteins in der Zelle. Ja. Und da gibt es sozusagen zwei Herangehensweisen, wie man zellbiologisch versuchen kann, rauszufinden, was das Protein macht. Und zwar haben wir die eine schon so ein bisschen gestreift, denn was man machen kann, ist, dass man entweder zu viel oder zu wenig von dem Protein in der Zelle herstellen lassen kann. Und je nachdem, was für eine Funktion das Protein hat, kann das dann bestimmte Abläufe in der Zelle sozusagen sehr durcheinander bringen. Das mit dem zu viel Protein in der Zelle haben, hatten wir sozusagen schon an der Stelle, wo wir das farbig markierte Protein in die Zelle gegeben haben. Denn die Zelle hatte ja ihr eigenes Protein sowieso schon und ich habe zusätzlich noch mein markiertes herstellen lassen. Ja. Dann ist es auch noch so, dass diese meisten Vektoren, die wir verwenden, sozusagen, dass deren Information für die Herstellung des Proteins so aussieht, dass auch ganz viel davon hergestellt wird. Mhm. Sodass man also am Ende, wenn man das Protein künstlich eingebracht hat, halt auch tatsächlich sehr hohe Level davon in der Zelle hat. Mhm. Und das kann sich sehr drastisch auswirken. Das war zum Beispiel bei meinem Protein Gätkin so. Da hatte ich ja schon erzählt, dass das eben ein Adapter ist, der Vesikel an Motorproteine verlinkt. Und wenn ich davon zu viel in die Zelle gebe, dann führt das dazu, dass quasi alle Vesikel, die in Frage kommen, die also das Bindeprotein von meinem Protein haben, auf einmal nach außen transportiert werden, weil das Motorprotein, das an Gätkin bindet, halt auswärts transportiert. Okay. Im normalen Zustand wäre halt Gätkin sozusagen eins von vielen Proteinen und es würde halt einmal mit meinem den Auswärtstransport von Vesikeln geben und mit anderen dann wieder Einwärtstransport, sodass sich so ein gewisses Gleichgewicht einstellt. Aber wenn ich jetzt ganz viel von meinem reingebe, dann werden auf einmal viel mehr Vesikel als sonst nach draußen transportiert. Und das konnte man dann wirklich sehen, dass statt ganz vieler verstreuter Punkte, wie ich die sonst habe, wenn ich diese statische Antikörperfärbung nehme, ich auf einmal wirklich sozusagen in der Peripherie der Zelle sozusagen große Ansammlungen von Färbungen hatte. Einfach weil all diese Vesikel, die dann eben für Gätkin positiv färbten, nicht mehr in der Zelle verteilt waren, sondern eben alle an die Außenseiten der Zelle transportiert worden waren. Ja. Wenn man dann sowas sieht, dann hat man natürlich, ja, kriegt man sozusagen eine Idee, was sein könnte. Denn wir wussten ja damals noch nicht, dass Gätkin eben diese Vesikel transportiert, sondern wir haben erstmal nur beobachtet, dass sich auf einmal was änderte, dass diese Punkte nicht mehr verteilt waren, sondern alle nach außen gelangt waren. Und dann war es ja naheliegend zu denken, dass irgendwas mit Transport halt tatsächlich beeinflusst sein könnte. Mhm. Also ihr habt die Zelle zu einer Überreaktion gebracht. Wir nennen das einmal Überexpression. des Proteins. Mhm. Genau, und das hat dann eben hier tatsächlich zur Folge gehabt, dass dann eine bestimmte Funktion in der Zelle so verstärkt stattgefunden hat, dass man das tatsächlich dann auch sehen konnte. Mhm. Und wie macht man das Gegenteil, also zu wenig Protein? Genau, das ist auch eine ganz wichtige Methode. Da ist gerade vor kurzem der Nobelpreis für vergeben worden an relativ junge Leute, also für Nobelpreisverhältnisse. Das heißt, die Methode gibt es noch gar nicht sehr lange. Und zwar ist der entscheidende Begriff oder so ein Schlagwort SIRNA. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nee, sag mir jetzt nichts. Ja, das ist schon, ja. Also für Zellbiologen ist das eine große Sache. Okay. Und zwar hat man halt vor ein paar Jahren rausgefunden, dass es nicht nur diese Boten-RNA gibt, von der wir ja schon mehrfach geredet haben, sondern es gibt auch noch andere Sorten RNA. Und eins ist diese SI-RNA. Und die hat die Funktion, also der Körper hat halt in seinem Genom auch Informationen, um diese SI-RNA spezifisch herzustellen. Und die kann dann an mRNA binden. Die ist dann auch wieder so, dass sie komplementär ist. Und wenn das geschieht, dann leitet das den Abbau der mRNA, also der Boten-RNA, ein. Und wenn der Bote nicht mehr da ist, dann kann halt auch das Protein nicht mehr hergestellt werden. Okay. Mhm. Und das machen wir jetzt halt auch wieder für uns nutzbar. Das heißt, wir designen jetzt künstlich SIRNA und das sind jetzt relativ kurze Nukleotide, also irgendwas zwischen 20, vielleicht 30 Nukleotiden, die können auch wieder einfach chemisch synthetisiert werden. Mhm. Das heißt, die denken wir uns aus oder überlegen die uns basierend auf der genetischen Information, die wir ja haben. Und geben das dann auch wieder an eine Firma, die das für uns herstellt. Und wenn das dann sozusagen wiederkommt, dann können wir das auf die Zellen geben, zusammen mit einem sogenannten Transfektionsreagenz. Das ist einfach ein Mittel, das es auch wieder erlaubt, Dinge in die Zelle reinzuschleusen. Das heißt, wir schaffen eine Möglichkeit für die SI-RNA in die Zelle reinzukommen. Und dort macht sie dann eben, was ich beschrieben habe. Sie wird an die Boten-RNA des bestimmten Proteins binden, gegen das wir sie designt haben, und wird dann eben dafür sorgen, dass die zerstört wird und damit dann eben das entsprechende Protein nicht mehr hergestellt wird. Und das kann dann auch, also es hängt so ein bisschen von der einzelnen SI-RNA ab. Das muss man dann auch wieder testen, wie effizient die tatsächlich arbeitet. Aber man kann durchaus so bis zu 95% von dem zellulären Protein loswerden. Das Ganze dauert halt ein bisschen, weil du ja das Protein, was schon da ist, nicht schädigst, sondern nur die Boten-RNA, von der ausgehend mehr Protein hergestellt wird. Aber derweil die meisten Proteine sozusagen eine überschaubare Lebenszeit haben von höchstens einigen Tagen, kann man halt, wenn man diese Behandlung sozusagen eine Woche lang macht, dann am Ende der Woche Zellen haben, die eben, wie gesagt, vielleicht noch 5% des jeweiligen Proteins enthalten. Ja. Und teilweise merkt man auch schon, je nachdem, gegen welches Protein man das gemacht hat, dass die Zellen bei der Prozedur sterben, weil das Protein halt so wichtig war, dass sie nicht ohne leben können. Mhm. Aber bei vielen anderen gibt es halt keine derart drastischen Effekte, sondern ja eben schwächere Dinge, die dann mehr oder weniger augenfällig sind. Mhm. Manchmal sieht man dann eben auch, wenn man mikroskopiert, nachdem man mit verschiedenen Antikörpern angefärbt hat, dass sich einfach Dinge geändert haben. Oder ja, man muss sich halt schon vorher ein bisschen überlegen, wo man einen Effekt erwarten könnte, um dann dort auch auf die Suche nach dem Effekt zu gehen. Mhm. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Also wir haben jetzt gelernt, wie man Proteine sichtbar machen kann in der Zelle, statisch und dynamisch, wie man rausfinden kann, welche Proteine in der Zelle sind, wenn man sie noch nicht kennt, und wie man beobachten kann, was passiert, wenn es entweder zu viele oder zu wenige Proteine von einer Sorte gibt. Mhm. können wir mal irgendwie ein Beispiel machen, was man mit diesen Methoden rausgefunden hat? Also irgendwas für den Laien Verständliches? Also was könnte man jetzt für eine Krankheit beobachten mit dieser Methode oder erforschen? Also es, sagen wir mal, es ist insofern ein bisschen schwierig, als ja letztlich alles, was man weiß, auf solche Art Forschung zurückgeht. Von daher ist das so ein bisschen beliebig, was allgemein, man als okay. Beispiel wählt. Ja, aber ich meine, dann wusste man früher halt nur, hatte man Wissen über Krankheiten nur aufgrund von Erfahrung, oder? Weil es gab ja vorher auch schon Medikamente, aber man wusste dann halt nicht genau, wie die auf Zellebene wirken. Ja, also man kennt natürlich, oder was man ja immer schon beobachten konnte, waren die Symptome. Ja. Und natürlich gibt es ja auch viele Heilkräuter und solche Dinge. Und natürlich, bevor die Menschen irgendwie wussten, was nun tatsächlich im Körper stattfindet, hat man halt ausprobiert, ob nicht irgendetwas Linderung verschafft, und ist ja auch auf eine ganze Reihe Dinge gestoßen, die teilweise ja auch heute noch verwendet werden, nur dass man eben damals nicht verstanden hat, was sie tun, während wir heute eben so weit sind, dass von der Vorgehensweise her meistens schon so ist, dass es einen bestimmten Mechanismus in der Zelle gibt, den man kennt und gegen den man dann etwas unternehmen will. Okay, dann muss ich meine Frage vielleicht nochmal ein bisschen anders stellen. Also die ganzen Dinge, die wir jetzt gelernt haben, so funktioniert das eben auch, oder auf diese Weise hat man rausgefunden, wenn man jetzt irgendwie im Fernsehen sieht, dieser und jener Virus und der dockt dann da und da an und dann kann man mit dem und dem Medikament was gegen machen. Das ist im Prinzip genau das, was man damit erforschen kann. Ja. Unter anderem. Und woran ich jetzt gerade gedacht hatte, war sonst auch, worüber wir uns letztes Mal unterhalten haben, diese ganze Geschichte mit Insulin und Diabetes. Mhm. Da hat man ja auch enorme Fortschritte gemacht. Und das wäre sozusagen ohne die Art Techniken, über die wir jetzt geredet haben, auch nicht wirklich möglich gewesen. Und es ist ja auch heute noch so, dass eine ganze Reihe Dinge da auch noch im Unklaren sind und dass eben auch tatsächlich daran geforscht wird, wie jetzt zum Beispiel die Fusion der Vesikel, also dieser Transportbläschen, die das Insulin enthalten, mit der Membran vor sich geht. Und das gelingt einem dann eben auch wieder, indem man zum Beispiel das Insulin farbig markiert, sodass man dann sehen kann, wie es aus der Zelle rausgeschleust wird und derartige Dinge. Und eine Schnittstelle, wo wir noch am ehesten mit Krankheiten zu tun haben, denn ich bin ja sozusagen in der Grundlagenforschung, Wir sind ja sehr weit weg davon, tatsächlich irgendwelche Medikamente herzustellen. Aber wo sich sozusagen die beiden Themenkomplexe häufig treffen, ist bei genetischen Erkrankungen. Also es gibt ja eine ganze Reihe von sogenannten Erbkrankheiten, wo dann tatsächlich ein spezifisches Gen mutiert ist. Und das ist natürlich für den Forscher auch eine große Gelegenheit, eben rauszufinden, wofür dieses Gen im Menschen tatsächlich gut ist. Mhm. Und ja, da gibt es sehr viele verschiedene Erkrankungen. Und ja, eine, die sozusagen in meinem Feld, ja, oder sozusagen im Kontext meiner Forschung interessant ist, ist zum Beispiel die amyotrophe Lateralsklerose. Mhm. Die ist vielleicht unter dem Namen nicht so geläufig, aber das ist die Krankheit, an der auch Stephen Hawking leidet. Mhm. ALS wird es auch genannt, oder? Genau. Mhm. Jetzt ist es nicht so, dass in jedem Fall oder sozusagen jeder Mensch, der ALS hat, genau den genetischen Defekt hat, von dem ich gleich reden werde, sondern es ist so, dass nur ca. 10% der Menschen, die die Krankheit haben, das aufgrund eines konkreten genetischen Problems haben. Mhm. Aber in diesen Fällen ist es halt sozusagen sehr aufschlussreich. Und man hat zum Beispiel dort rausgefunden, dass bestimmte Mutationen, also ganz spezifisch eine Mutation in einem einzelnen Protein, diese drastische Krankheit dann hervorruft. Denn was dann ja sozusagen symptomatisch passiert, ist, dass am Ende eine Muskellähmung eintritt. Ja. Und das ist darauf zurückzuführen, dass letztlich die Nervenzellen, die notwendig sind, um die ja sozusagen Informationen für die Bewegung weiterzuleiten, geschädigt werden. Mhm. Und die werden dann wiederum geschädigt, weil ein bestimmter Transportschritt nicht mehr stattfinden kann. Es war ja schon die Rede von meinem Protein oder das Protein, das mich interessiert, Gedkin, das ein bestimmtes Motorprotein an einen bestimmten Vesikeltyp koppelt. Mhm. Und da gibt es eine ganze Reihe verschiedener Motorproteine. Und in dieser Erkrankung ist eine bestimmte Untereinheit eines solchen Motorproteins mutiert, sodass ihre Funktion nicht mehr erfüllen kann. Mhm. Und Nervenzellen sind ja ganz besonders lang. Also die längsten sind über einen Meter. Die gehen dann quasi von unserem Rückenmark bis runter in den Zeh. Das ist aber nicht eine Zelle dann, oder? Doch, das ist tatsächlich eine Zelle. Okay. Die hat halt so einen langen Ausläufer. Das ist ja sozusagen das Merkmal von Nervenzellen, dass sie diese extrem langen Fortsätze haben. Mhm. Auf der einen Seite, um sozusagen Informationsinput von anderen Zellen zu bekommen. Das sind die Dendrite. Oder die längeren sind dann die Axone, mit denen sie selber quasi sich mit anderen Nervenzellen verschalten. Und die können eben, wie gesagt, meterlang sein. Mhm. Und ja, kann man sich gut vorstellen, die ganze oder die hauptsächliche Maschinerie der Zelle ist ja im Zellkörper. Und alles Benötigte oder zumindest ein großer Teil davon muss dann diesen langen Weg bis zum Ende, wo dann die Synapse ist, an der die Informationsübertragung stattfindet, transportiert werden. Und dafür braucht man eben Motorproteine. Ja. Und deshalb ist es so, dass gerade Nervenzellen ganz besonders anfällig sind für sozusagen Defekte in Proteinen, die was mit Transportvorgängen zu tun haben, weil die da ganz besonders stark drauf angewiesen sind. Und so ist es, dass sozusagen so ein Übersichtsartikel, der sich mit genetischen Erkrankungen beschäftigt, die Transportvorgänge betreffen, kommt so auf ungefähr 30 verschiedene, die heute gut untersucht und charakterisiert sind. Und von denen haben dann halt 20 Stück Auswirkungen aufs Gehirn. Mhm. Also fast immer, wenn irgendwas mit Transport schief geht, ist das Gehirn dann auch davon betroffen. Mhm. Mhm. Ja, und wie gesagt, wir können halt aus solchen Erkrankungen viel lernen, weil man dann eben so ähnlich wie mit diesem siRNA-Experiment in Zellen dann eben tatsächlich rückschließen kann, was passiert, wenn dieses eine einzelne Protein in seiner Funktion gestört ist. Ja, okay, das heißt, man kann da relativ viel beobachten und andererseits ist wahrscheinlich auch die Tatsache, dass man dann auf Proteinebene diese Krankheit erklären kann, auch ein hilfreicher Ansatz zu einer Behandlung letztendlich. Ja, das ist halt sehr häufig so, dass Pharmafirmen dann auch heute so vorgehen, dass sie halt wissen, welche Proteininteraktion sie gezielt stören wollen, um sozusagen etwas gegen die Krankheit zu tun und dann eben versuchen, kleine Moleküle zu designen, die dann diese Bindung zwischen den zwei Proteinen stören würden. Mhm. Wir haben auch im letzten Gespräch sind wir immer wieder auf dieses Thema gekommen, Funktion im menschlichen Körper und Krankheiten und so weiter. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es für diese grundlegenden Mechanismen, die du erklärt hast, sicherlich auch Anwendungen außerhalb der Medizin gibt, oder? Also weiß ich nicht, so Bioproduktionstechnik oder sowas gibt's oder auch Lebensmitteltechnik gibt es ja wahrscheinlich auch eventuell Anwendungsfelder, oder? Ja, es gibt ja diesen ganzen Komplex der grünen Gentechnik. Mhm. Das sind dann ja immer die genmanipulierten Pflanzen, die ja hierzulande eigentlich keiner mag. Ja. Da ist halt, also von der Methodik ist es nichts anderes als das, was ich vorhin beschrieben hatte, mhm, dass man eben mithilfe solcher DNA-Konstrukte DNA in andere Organismen einbringen kann. Und das können eben Zellen in Kultur sein, das können Bakterien sein oder das können eben auch Pflanzen sein. So kann man eine Pflanze dann künstlich so ausstatten, dass sie mehr von einem bestimmten Vitamin herstellt oder dass sie resistent ist gegen ein bestimmtes Pestizid, das man dann verwenden will, um die ganzen Unkräuter auszuschalten oder dass sie mehr Stärke enthält als andere Pflanzen. So, das lässt sich halt alles relativ leicht gentechnologisch machen. Mhm. Aber da schließt sich dann ja immer dieser ganze Themenkomplex an, ob man das dann tatsächlich in die Umwelt freisetzen will ob man eben überschaut, was das alles an Konsequenzen haben könnte, weil Klar. das ja auch so ein Schritt ist, den man so schlecht wieder rückgängig machen kann. Ja. Und wie gesagt, in Europa wird das ja sozusagen mit sehr großen ja, Bedenken gesehen. Ja. Während in anderen Ländern wie Amerika ja schon viel mehr gentechnisch veränderte Pflanzen tatsächlich angebaut werden. Also da finden all diese Methoden eben tatsächlich auch ihren Einsatz und werden verwendet. Ja, aber auch in der Herstellung von Medikamenten oder, also ich denke auch an andere Lebensmittel, ich weiß nicht, zum Beispiel bei der Bierherstellung, da haben wir doch auch irgendwie Prozesse mit Bakterien und sowas, oder? Da könnte man doch solche Sachen im Prinzip auch nutzen. Ja, also bei der Medikamentenherstellung auf jeden Fall. Da ist halt auch wieder Insulin ein Beispiel. Mhm. Insulin ist ja ein Protein und wir hatten ja zwischendurch auch schon mal gesagt, dass sich Proteine eben so gut wie gar nicht synthetisch herstellen lassen. Das heißt, man greift eben immer auf diese biotechnologischen Verfahren zurück. Mhm. Und ja, letztendlich ist das eben immer nur in größerem Maßstab das machen, was ich in kleinem Maßstab zur Klärung meiner Forschungsfragen tue. Das heißt, auch dort würde man dann wieder Zellen nehmen, die mit so einer DNA, mit so einem künstlichen DNA-Konstrukt ausstatten, damit die dann vermehrt Insulin herstellen, das sich dann auch wieder aufreinigen muss aus den Zellen, um es dann eben in reiner Form für Patienten zur Verabreichung zu haben. Mhm. Genau, das sind im Prinzip alles immer dieselben Methoden. Und Enzyme werden halt in der Tat auch sehr breit eingesetzt, also nicht zuletzt auch im Waschmittel. Okay, ja. Weil man dort dann eben auch sozusagen die Flecken, wenn das jetzt Proteine oder Fett oder was auch immer ist, ja beseitigen möchte. Und wenn man etwas hat, was die sozusagen in ihre Einzelteile zerlegt, dann ist das natürlich sehr hilfreich. Und das machen ja Enzyme, dass sie solche Reaktionen unterstützen. Da fließt dann natürlich wieder eine Menge Forschung rein, die Enzyme dann auch so zu verändern, dass sie bei den Temperaturen und ja der Umgebung, die dann in der Waschmaschine herrscht, auch tatsächlich noch funktionieren. Aber das ist auch sozusagen eine Anwendung solcher Techniken. Mhm, okay. Das ist jetzt, was du jetzt geschildert hast, ist der aktuelle Stand. In welche Richtung wird sich denn die Forschung weiterentwickeln? Da gibt es auch sozusagen wieder viele Richtungen. Also ein Trend, der mit Sicherheit da ist, ist, dass die Mikroskopie immer noch besser wird. Es gibt das Abbé'sche Gesetz, das letztlich sagt, dass die Auflösung eigentlich sozusagen an einer Stelle begrenzt ist. Und jetzt sind aber doch Techniken entwickelt worden, die die Auflösungsgrenze der Mikroskopie noch einmal deutlich verbessert haben. Die Auflösungsgrenze, kommt die einfach durch die Wellenlänge des Lichts oder ist das nochmal genau. ein anderer Effekt? Nee, das ist die Wellenlänge. Mhm. Das ist in diesem Gesetz enthalten. Mhm. Sodass man halt eigentlich so bei 200 Nanometer, was ja auch schon sehr klein ist, am Ende ist. Aber sowas wie ein synaptisches Vesikel, also diese Transportbläschen, die in den Nervenzellen vorhanden sind, um da dann Neurotransmitter auszuschütten, das ist zum Beispiel nur 50 Nanometer groß. Mhm. Das heißt, so mit konventionellen mikroskopischen Techniken kann man ein einzelnes synaptisches Vesikel nicht sehen. Ja. Aber mit den neuen Methoden, die in den letzten Jahren aufgekommen sind, kann man halt rein theoretisch runter bis 20 Nanometer. Das ist halt schon eine große technische Herausforderung. Bei uns in der Gruppe wird auch gerade sowas aufgebaut. Mhm. Ja, aber der Trend geht sicherlich dahin, dass diese Techniken noch deutlich besser werden. Okay. Und dann gibt es eine andere interessante Entwicklung. Und zwar ist es so, ja, ist ja sicherlich schon mal öfter über Gentherapie geredet worden. Ja. Gerade sowas, was ich eben erzählt habe mit diesen Erbkrankheiten. Wenn man jetzt die genetische Information für dieses einzelne Protein auf genomischer Ebene halt wieder in Ordnung bringen könnte, dann wäre der entsprechende Mensch ja im Prinzip geheilt. Mhm. Nur, dass das eben praktisch nicht so einfach ist. Was man ja zuerst versucht hat, ist Leukämien mit Gentherapie zu heilen. Leukämien sind ja sozusagen Krebserkrankungen von Blutzellen und das hat sozusagen den technischen Vorteil, dass man die Blutzellen ja auch aus dem Körper rausholen kann ja. und mit ihnen was machen und ja. sie dann zurückgeben. Und ja, ja, die frühen Ideen, wie man Gentherapie schaffen kann, waren, dass man Viren nimmt. Weil es gibt ja eine ganze Reihe Viren, die ihre DNA in das Genom inserieren. Und das wollte man ausnutzen, um dann sozusagen heile Varianten des Gens in die Zellen zu bringen. Mhm. Nur ist es so, wenn man das sozusagen auf zufälliger Art und Weise macht, dann besteht ja auch die Gefahr, dass die neue DNA irgendwo inseriert wird, wo sie dann etwas anderes kaputt macht. Mhm. Und das ist halt auch tatsächlich passiert. Also da gab es dann Fälle, wo die Leute, da ging es glaube ich nicht um Leukämien, sondern es gibt auch so Erkrankungen, ja, wo sozusagen das Immunsystem komplett lahmgelegt ist, sodass die Kinder dann ganz keimfrei aufwachsen müssen. Ja. Und dort hat man, soweit ich mich erinnere, halt diesen Ansatz ausprobiert, mit dem Erfolg, dass das halt im Prinzip schon funktioniert hat, aber dann Krebserkrankungen entstanden sind. Weil eben, wie wir letztes Mal besprochen haben, dann einfach eben relevante Gene für den Zellzyklus und solche Geschichten bei der Aktion mutiert worden sind. Ja, ja. Aber da gibt es jetzt halt tatsächlich neue Ansätze, DNA sozusagen ganz gezielt ersetzen zu können. Also genau an der Stelle im Genom, wo das Gen sitzt, das sich ersetzen möchte, sozusagen einen zellulären Prozess in Gang zu setzen, der natürlicherweise vorkommt. Und zwar ist das ein Reparaturmechanismus. Und den würde man ausnutzen. Also man setzt ihn sozusagen erstmal in Gang, indem man einen Schnitt an der DNA genau an der Stelle hervorruft und dann ein Stück DNA in die Zelle reingibt, das die korrekte Information enthält. Und der sozusagen eben schon natürlich vorhandene Reparaturmechanismus würde dann dieses Stück DNA nehmen, dieses korrekte, und benutzen, um den Schnitt zu reparieren. Okay. Und ja, das ist noch ganz in seinen Anfängen, aber es gibt schon klinische Studien, wo zum Beispiel versucht wird, AIDS damit zu behandeln. Ah ja. Und das muss man sich da so vorstellen. Also nochmal sozusagen zur Erinnerung, bei AIDS oder HIV ist ja das Problem, dass es dieses Virus gibt, das sich an Lymphozyten, also wieder diese weißen Blutzellen, andockt. Mhm. Und zwar gibt es da einen speziellen Rezeptor für. Und es gibt auch einen sogenannten Co-Rezeptor, der zusätzlich gebraucht wird. Und es gibt auch sozusagen natürlicherweise ein paar Menschen, die diesen Co-Rezeptor nicht haben. Und die sind dann tatsächlich resistent gegen AIDS. Und was man jetzt mit dieser Methode, wo man eben tatsächlich die genomische Information an Ort und Stelle verändern kann, versuchen will, ist, dass man diesen Co-Rezeptor herausnimmt. Und das ist hier halt auch technisch wieder machbar, weil es sich wieder um Blutzellen handelt. Das heißt, man kann die Zellen aus dem Patienten isolieren, kann die dann sozusagen im Petridisch genetisch modifizieren und dann wieder in den Patienten zurückgeben. Und die vermehren sich dann? Genau. Okay. Das steht halt noch ganz am Anfang. Da sind jetzt eben klinische Studien in der ersten Phase. Aber das ist sicherlich eine sehr interessante Entwicklung. Für viele andere Krankheiten wird es halt immer noch das Problem geben, dass ich ja die genetische Manipulation an den Zellen auch irgendwie vornehmen muss. Wenn ich die nicht aus dem Körper rausholen kann, sondern dass halt irgendwelche Leberzellen sind oder Gehirnzellen, dann habe ich halt ein Problem, weil ich eben mein Stück DNA ja dort erst spezifisch überhaupt hintransportieren muss. Ja. Und ja, das sind sicherlich Herausforderungen, ja, die erst in Zukunft vielleicht dann tatsächlich bewältigt werden können. Aber zumindest, was eben dieses Inserieren und ja sozusagen Heilmachen der vorliegenden genetischen Informationen angeht, ist man vielleicht tatsächlich in den letzten Jahren einen Schritt weitergekommen. Mhm. Okay, wir hatten jetzt, was die Zukunft bringt, verbesserte Mikroskopie und Gentherapie. Sind das so die beiden größten Felder, die du sehen würdest? Ja, es ist schwer zu sagen, weil man ja doch immer sozusagen einen etwas eingeschränkten Blickwinkel hat. Klar. Hm. Und so mit Arzneimittelforschung habe ich ja gar nicht so viel zu tun. Das sind auf jeden Fall zwei Entwicklungen, die meine eigene Arbeit tatsächlich berühren und ja, die auf meinem Gebiet halt tatsächlich ja sicherlich auch einen wichtigen Impact, ja, und eben verbesserte Forschungsmöglichkeiten liefern werden. Gut, jetzt haben wir schon wieder lange gesprochen und ich habe einiges gelernt über die ganzen Methoden der Forschung in Zellbiologie und Biochemie. Von meiner Seite sind noch ganz viele Fragen offen. Ich glaube, da könnten wir ewig weiterreden, aber ich glaube, wir haben jetzt so einen ganz guten Überblick gewonnen, was man so alles macht und was man damit auch erreichen kann. Tanja, möchtest du noch irgendwas hinzufügen oder passt das so für dich? Ja, das passt auf jeden Fall. Ich wollte nur für die Zuhörer vielleicht nochmal sagen, dass es auch im Internet sehr schöne Möglichkeiten gibt, auch sozusagen mal einen visuellen Einblick in die Zellbiologie zu bekommen. Es gibt nämlich eine Reihe Leute, die inzwischen auch so kleine animierte Filme gemacht haben, wo man zum Beispiel sehen kann, wo so ein Motorprotein sozusagen einen Schritt vor den anderen setzt und seine Fracht durch die Zelle transportiert. Mhm. Also das habe ich auch meinem Freund schon gezeigt, um ihm mal halt sozusagen einen Einblick zu geben. Ja, und es ist einfach hübsch anzuschauen und ja, erleichtert, glaube ich, einfach es sich vorzustellen, was in der Zelle vor sich geht. Das klingt gut, da kannst du mir ja vielleicht einfach noch ein paar Links schicken, dann stellen wir die in unsere Shownotes mit rein. Ja, sehr gerne. Okay. Ja, super. Dann vielen Dank, dass du zweimal bereit warst, mit mir zu sprechen. Mir hat es super viel Spaß gemacht und ich habe eine ganze Menge dabei gelernt. Mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht und ich hoffe, dass sozusagen eine gewisse Vorstellung von Zellbiologie dabei rübergekommen ist. Auf jeden Fall. Danke. Tschüss. Tschüss. Huiuiui, das war ja mal wieder einiges an Informationen. Ich denke, diese beiden Episoden mit Tanja Maritzen geben wirklich einen guten Überblick, was in unseren Zellen so abläuft und wie man das erforscht. Diese ganzen Themen Biochemie, Molekularbiologie, Zellforschung, Gentechnik sind ja unheimlich breit und ich denke, da gibt es noch Potenzial für einige weitere Episoden. Da würde mich auch euer Feedback interessieren. Gebt doch einfach mal Bescheid, welche Themen euch in diesem ganzen Umfeld noch besonders interessieren. Nochmal einen herzlichen Dank an Tanja Maritzen für die beiden tollen Gespräche und euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! In the bow of the boat he awakened and his heart was barren as a still sea surround. In a stream of silver stream of fishes soon to fill his nets the boat rode solo and his spirit so high. And the vision was so vivid on that empty deck he felt he'd slept for days, slept for days. Every morning as the sun rose, she fed her seeds to the sharp stone scratch froze in the dust. But in her siesta slumbers, she struck the dead earth with her trowel and a golden fountain of grain appeared. Still every dusk she dined again from empty baskets and a wish she'd slept for days, slept for days. From the cradle of man to this grand pageant of purpose, life is still thirst, life is still hunger, life is still very, very heavy. They brew the last of the tea that morning. She decides to tell her husband what she's seen. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, der Inhalt kann für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt. Und die Quelle, also omegataupodcast.net, muss immer angegeben werden. Weitere Details unter creativecommons.org. Die Musik ist vom PodSafe Music Network unter music.podshow.com.